Abschnitt 4 aus der Gemütskranke Husar und andere Militärhumoresken. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Der Gemütskranke Husar und andere Militärhumoresken von Roda Ruda. Der Turm. Man erzählt von den Zwillingsbrüdern Wagner, sie hätten, noch auf dem Storch reitend, gewettet, welcher von beiden zuerst ankommen würde. Das mag ein Märchen sein, gewiss aber ist es, dass kein Wagner seither jemals eine Wette verlor. Als nun Oberleutnant a patrit falun, de Janoschasa et erdem, ein Debrezener Kind, von den Husaren probeweise zu uns transferiert wurde, waren wir alle gespannt darauf, wer künftig den Rekord im Wetten halten würde. Denn Retfalin galt auch als Kapazität in diesem Fach. Die Spannung erreichte ihren Höhepunkt, als Retfalin 14 Tage nach Erscheinen des Verordnungsblattes in eigener Person ankam. Gleich legte der eine Wagner, der Jüngere, Hand auf ihn, um mit ihm die Sehenswürdigkeiten der neuen Garnison zu besichtigen. Leider war der berühmte Dom eben im Umbau und bis zum Knauf eingerüstet. Wir blieben stehen und zeigten dem neuen Kameraden die Balkenfügung, welche sich kühn und fein um den schlanken Turm flocht. »Schön, was?« begann Wagner lächelnd. »Sowas habt ihr nicht in Debrecen.« Retfalin wackelte verächtlich mit den Schnurrbartspitzen und fragte, »Haben wir nicht in Debrecen? Wie in Ferne meinst du das?« »Nun, einen so hohen Turm.« »Oh, gerade unser Turm in Debrecen ist äußerst gekonnt von wegen seiner Höhe«, entgegnete Retfalin, glühend von Lokalpatriotismus. »Na, na«, mahnte Wagner, »langsam, Kamerad, dieser hier ist wohl im etliche Faust dem Debreziner über.« »Wie viel misst denn der eure?« »Ich kann nicht sagen, genau, aber 100 Meter, das ist der wenigste, wenn's nicht bedeutend mehr sind.« »Nun sagen wir, er hätte 110 Meter.« »Hat er auch sicher. Ich bin im Zweifel, ob nicht gar 112.« »Gut, 112«, rief Wagner. »Unser Dom aber misst 114 Meter.« »Unmöglich«, sagte Apart und schüttelte den Kopf. »Doch«, entgegnete Wagner mit unbegreiflicher Zuversicht, »ich wette, unser Turm misst 114. Wetten Korn nicht leider nicht.« »Warum nicht? Die Herren Kameraden lieben nicht, wie zu wissen, dass ich jede Wette gewinne. Meine alte Regiment war ich berühmt deswegen. Wer mit mir wettet, ist schon verschwunden.« »Wie?« »Verloren, wollte ich sagen. Es macht Naturaliter immer Verdruss. Deshalb wegen ich mir den Wetten vollständig geabwöhnt habe.« »Du hast jetzt die beste Gelegenheit, einmal zu unterliegen«, antwortete Wagner unbeirrt. »Hat gut. Wenn du mich drängst, wette ich aus reiner Gefälligkeit. Aber billig bitte, in deiner eigener Interesse. Ich weiß nämlich bestimmt, dass du Unrecht behältst.« »Und ich weiß bestimmt, dass ich recht behalte. Ich schlage vor, 20 Flaschen, nur kein Sekt. Du verlierst, Paraton. Gut, sagen wir Tischwein.« »Man sagt zwar das Schwein, nicht die Schwein«, versicherte Abad, »aber Wette soll von meinetwegen ausstehen. Ich sage, der Brecciner Turm hat 112 Meter und du sagst, diese Turm ist höher. Gilt's?« Sie schlugen ein. »Ich bitte mir aber dann nicht vorzuwerfen, wenn ich gewinne, denn ich sorge aufrichtig gleich, dass ich ganz bestimmt weiß, diese Turm ist tiefer und außerdem pflege ich immer zu gewinnen.« »Es soll noch heute entschieden werden«, sagte Wagner. »Ich gehe nachmittags zum städtischen Bauamt und werde fragen.« »Servus einstweilen, ich habe bei der Brigade zu tun.« Wagner reichte uns die Hand und ging. Kaum war er um die Ecke, als Apart in eine schadenfrohe Lache verfiel. »Hast gehört, Kamerad«, schrie er, »hast gehört, da ist wieder einer schrecklich hereingefault, wie ein jeder, der sich mit mir einlost. Hab ich nicht gesorgt, ich weiß bestimmt.« »Wie konntest du das?«, sagte ich zweifelnd. »Hot, wenn man kommt in fremde Stadt, man liest doch als gebildeter Mensch zuerst fremden Führer, oder nicht?« Er zog ein dünnes Heftchen aus der Tasche und zeigte mir schwarz auf weiß. Der Domturm ist 111 Meter hoch. »Aber ich bin gänzlich unschuldslos. Ich hab ihm vorher gesorgt, muss doch gleich Ansichtskarte an altes Regiment schreiben, dass ich an erster Tag schon glückliches Wetter war.« In der Messe nahm ich Wagner beiseite. Ich weiß«, wehrte Wagner ab, ehe ich noch dazu kam, etwas zu sagen. »Ich sah ja Retfalin schon morgens das Bücher studieren. Dann bist du also absichtlich auf den Leim gegangen. Leutnant Wagner lächelte Jovis heiterstes Lächeln und ließ mich ein gestempeltes Dokument lesen. Amtliche Bestätigung der städtischen Bauabteilung, dass der Dom 114 Meter messe. »Mensch, wo hast du das her?« fragte ich erstaunt. »Oh, sehr einfach. Als ich in das Amt kam, war niemand im Büro als ein kleiner Praktikant. Ich fragte ihn nach der Höhe des Turmes. Er antwortete natürlich 111 Meter, wie das jeder Mensch hier weiß. Ja, sagte ich ihm, liegt Ihnen was dran, wenn Sie mir 114 bestätigen? Ich habe darauf gewettet. Bitte, Herr Leutnant, mit dem größten Vergnügen.« Und der Praktikant bestätigte mir 114. »Aber das ist ja großartig!« Ich rieb mir die Hände vor Freude. »Natürlich ist es großartig«, jubelte Wagner der Ältere. »Eine prächtige Lehre für Red Farlin, der sich einbildet, alle Wetten gewinnen zu müssen, besonders wenn er vorher nachgelesen hat.« Red Farlin trat ein. Wagner zog ihn und mich in eine Ecke und zeigte sein Dokument. Red Farlin furchte die Stirn. »Wagner, Bartschi, das ist mir äußerst peinlich, dass ich die Wette verloren habe, nachdem ich meinem alten Regiment schon habe anders geschrieben und ich mich auch sehr schäme, einmal im Leben zu verloren zu haben. Weißt du was? Ich tisch mit Vergnügen 40 Floschen auf, wenn ihr beiden nicht verratet, aus welchem Anlass das geschieht.« Wir gelobten feierlich zu schweigen, sträubten uns indessen gegen die Verdoppelung des Wettpreises. Red Farlin aber war davon nicht abzubringen. Es wurde ein sehr lustiges Mahl. Red Farlin ward nicht müde, von seinen vielen Wetten zu erzählen, die er ausnahmslos gewonnen habe. Wagners fühlten sich im innersten Herzen getroffen. »Sei vorsichtiger bei uns«, riet Wagner Senior. »Du könntest hier leicht um deinen Ruhm kommen.« In Red Farlins Augen blitzte es auf. »Baratom«, rief er, »gerade schwebt ein ausgezeichneter Fall, an dem du dich mit mir vergleichen kannst. Wir haben Vormittag, dein Bruder und ich, von die Domkirche gesprochen.« Wagner Junior trat heftig auf Red Farlins Fuß. »Ich bitte, bleibt in der Familie«, erwiderte Red Farlin auf die unterirdische Mahnung hin und schmunzelte boshaft zu Wagner Senior. »Deine Bruder hat behauptet, hiesiger Domturm soll 111 Meter haben.« »Hat er auch«, bestätigte Wagner der Ältere. »Jedes Kind weiß das.« »So hat Baratom. Ich schätze ihn auf 114 Meter.« Wagner der Ältere lachte. »Wie kann man sowas so genau schätzen? Übrigens steht ja im hiesigen Fremdenführer die Höhe mit 111 angegeben und im Tagblatt las ich, als der Bau begonnen wurde, dieselbe Zahl an die 20 Mal. Du beliebst also bestimmt zu wissen, dass 111 ist der richtige?« »Ja.« »Schwarz auf weiß, ganz bestimmt?« »Ja.« »Gut. Und ich weiß ganz bestimmt von 114. Ich tät Wetten tun, wenn ich's nur nicht so ganz bestimmt wüsste.« »Lächerlich, lieber Freund«, antwortete Wagner Senior. »Die 111 ist so stadtbekannt, dass darüber wohl gar nicht mehr gestritten werden sollte. Ich kann leider auch nicht wetten, denn ich weiß es auch ganz bestimmt.« »Red Farlin«, mahnte der kleinere Wagner, »vergebens.« »Es bleibt in Dorfs Familie«, war die höhnische Antwort. Und sie wetteten. Jeder Teil erklärte feierlich, den Gegner voraus zu bedauern und seiner Sache todsicher zu sein. Unter allgemeiner Spannung zeigte endlich Red Farlin die gestempelte Bestätigung. »Bedank dich bei deine sehr geehrte leibliche Bruder«, grinste er, »dass du musst Waffen strecken. Er soll selber verzählen, ganze Geschichte, wie sie sich hat angefangen.« »Soll ich wirklich?« fragte der jüngere Wagner mit gemachter Ruhe. »Erlaubst du«, riet Farlin. »Aber mit tausend Freuden«, schmetterte siegesgewiss der Husar. »Es wird mir außerordentlich schmeicheln, dass ich halb verlorene Sache durch feines Stückeln noch habe retten können.« Wagner Junior erzählte nun von dem gefälligen Baupraktikanten. Als er geendet hatte, war Refalins Gesicht um die strittigen 3 Meter länger und ein Gelächter durchbrauste die Messe, dass die Fenster dröhnten. Kein Zweifel, der berühmte Red Farlin war von Wagners besiegt worden. Am nächsten Tage gingen die beiden Wagner mit Red Farlin wieder am Dom vorbei. »Kamerad«, sprach einer von den Brüdern, nur um Red Farlin zu uzen, »siehst du das Seil, was von dem großen Turm zum kleinen Turm gespannt ist? Ich wette, dass ich darauf gehe.« Red Farlin sah das Seil an, das in schwindeliger Höhe schwang, sah die beiden Wagner an und meinte dann kurz, »Baratom, ich danke sehr für freundlichen Vorschlag. Du heißt Wagner, ich glaub dir alles.« Ende von Abschnitt 4, gelesen von Jessi, der Soroslau im Juli 2024.